haben auch der Vater und der Sohn mitgewirkt, den Leib Jesu Christi zu bilden und seine Seele zu erschaffen. Ja, alle drei göttlichen Personen haben mitgewirkt, den Leib und die Seele Jesu Christi zu erschaffen. Das ist bei der Verkündigung selber heißt. Der Heilige Geist wird überschatten, über dich kommen, die Kraft des Allerhöchsten dich überschatten, und so weiter. Nach außen hin wirkt der liebe Gott immer durch seine Natur, also alle drei göttlichen Personen mitgewirkt. Das ist ja auch ein schönes Gebet vor der Kommunion heißt, in Bezug auf die Erlösung. Das ist ähnlich. Mensch geworden, aber ist nur die zweite göttliche Person, nicht der Vater und nicht der Heilige Geist. Es hat auch alle möglichen Heresien ihr Lehren gegeben, Patribasiana und so weiter. Gelehrt haben, dass der Vater gelitten hat und was weiß ich. Alles Mögliche hat es gegeben im Laufe der Kirchengeschichte.